Erst 1985 ist die Gültigkeit des Warschauer Vertrages um 20 Jahre verlängert worden. Er wird nicht auseinanderbrechen. Aber seine Bindungswirkung wird sich zusätzlich mindern, wenn die Mitgliedsländer nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch mehr Handlungsfreiheit in Anspruch nehmen können. Wenn der Ostblock erst einmal die Lockerheit der Bindung erreicht hat, wie sie in der NATO besteht, und wenn sich die sowjetische Vormacht- und Führungsmachtrolle so einpendelt, wie sich die amerikanische im Westen bereits eingependelt hat, dann wäre das ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung von Bushs Vision, die Eindämmung der Sowjetunion durch ihre Einbeziehung zu ersetzen, wie von Gorbatschows Wunsch, die Politik der Abschreckung durch eine Politik der Zurückhaltung abzulösen, wobei Zurückhaltung auch blockintern zu verstehen ist. Wir kommen jetzt nach Paris zur Berichterstattung vom Weltwirtschaftsgipfel. Auf insgesamt 23 Seiten haben die Teilnehmer dieses Weltwirtschaftsgipfels heute die Ergebnisse ihrer Beratungen zusammengefasst. Etwa ein Drittel des Dokuments beschäftigt sich mit Problemen des Umweltschutzes. Einzelheiten von Klaus Hake. Früher als vorgesehen konnten die dreitägigen Beratungen der 7 führenden westlichen Industrienationen bereits heute Mittag beendet werden, nachdem der 15. Weltwirtschaftsgipfel in Paris ohne wesentliche Kontroversen verlaufen ist. Großbritanniens Regierungschefin Margaret Thatcher sprach sogar von einem überwältigenden Ausmaß an Übereinstimmung. Um 12.30 Uhr begann der Gastgeber Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand mit der Erläuterung des abschließenden Kommuniqués einer 23-seitigen Wirtschaftserklärung. Der etablierten Gipfeltagesordnung entsprechend werden darin zwar zunächst die Weltwirtschaftslage und die internationale Währungspolitik, die sich beide gegenwärtig als problemlos darstellen, sodann Handelsfragen und Entschuldungsprobleme behandelt. Doch rund ein Drittel der Erklärung, Sie erwähnten es gerade, Herr Stein, nämlich gut 7,5 Seiten, befassen sich mit der Umwelt, die zweifellos zum herausragenden zentralen Thema dieses Wirtschaftsgipfels geworden ist und es wohl auch noch in der dritten Runde der 7-jährigen Gipfelperioden bleiben wird, die hier in Paris eingeläutet wurde. Bundeskanzler Helmut Kohl, der eine Stunde nach Mitterrand vor die Presse trat, zog deshalb folgendes Fazit. Von diesem Wirtschaftsgipfel in Paris geht erstmals ein besonders deutliches Signal für die gemeinsame Verantwortung der Industrieländer zur Wahrung der Schöpfung aus. Wir sind zutiefst überzeugt, dass nur ein gemeinsames und entschlossenes Handeln jetzt helfen kann. Die Zeit drängt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe selten in den letzten Jahren, das darf ich als eine persönlich abschließende Bewertung und Bemerkung hier machen, ein so intensives Gespräch über die Herausforderungen im Bereich des Umweltschutzes erlebt, wie gerade in diesen 2 Tagen. Dafür bin ich ganz besonders dankbar. Für Kohl bedeutet die umfangreiche Beschäftigung mit der Umwelt zweifellos einen Erfolg. Denn er hatte dieses Thema beim vergangenen Gipfel vergeblich in die Diskussion eingebracht und sich dieses Mal daher schon im Vorfeld der Konferenz mit einer Reihe von Initiativen an die Partner aus den USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan gewandt. Ausdrücklich wird die deutsche Initiative zur Erhaltung tropischer Wälder in der diesjährigen Wirtschaftserklärung begrüßt. Aus der Fülle von Einzelfragen hob Kohl dementsprechend neben der Vernichtung tropischer Regenwälder besonders die Gefährdung der Ozonschicht und den sogenannten Treibhauseffekt hervor. Einvernehmen bestand zwischen den Gipfelteilnehmern darüber, dass dringend einschneidende Maßnahmen erforderlich sind, um das ökologische Gleichgewicht der Erde zu erhalten. Ein anderer Schwerpunkt der Beratungen waren Initiativen zur Überwindung der internationalen Verschuldung. Nachdem aufgrund der Beschlüsse des letzten Wirtschaftsgipfels in Toronto die Lage der ärmsten und zugleich hochverschuldeten Entwicklungsländer durch eine Reihe von Maßnahmen, die Bundesrepublik hat zum Beispiel Schulden in Höhe von insgesamt 8,7 Milliarden Mark erlassen, erleichtert worden ist, soll nunmehr den sogenannten Schwellenländern intensiver geholfen werden. Es wurde allerdings in der Erklärung indirekt deutlich, dass die westlichen Industrieländer zunächst auf den Erfolg der Verhandlungen zwischen den Banken und Mexiko warten, mit jenem Land, das mit 100 Millionen Dollar nach Brasilien am höchsten verschuldet ist. Im Zusammenhang mit der bereits gestern verabschiedeten Erklärung zu den Ost-West-Beziehungen, in der das Angebot zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit an die Staaten des Ostens erneuert wurde, begrüßte Kohl, dass der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow in seinem Schreiben, das er über Frankreichs Präsident Mitterrand an die Staats- und Regierungschefs des Gipfels gerichtet hat, die Verantwortung der Sowjetunion für die Lösung der weltwirtschaftlichen Probleme anerkennt. Gorbatschow hatte in seinem Brief einen konstruktiven Dialog über eine internationale Wirtschaftskoordinierung angeboten, worauf die Abschlusserklärung des Wirtschaftsgipfels allerdings nicht eingeht. Und damit zurück nach Köln. Soweit Klaus Hake aus Paris. Die westliche Hilfe für Polen hat bereits gestern eine ganz wesentliche Rolle in Paris gespielt. Das Boot habe deswegen auftauchen müssen. Er bestritt aber norwegische Berichte, dass ein Feuer an Bord ausgebrochen sei. Der aus dem Turm aufsteigende Rauch stamme von der Dieselmaschine des U-Boots. In einer offiziellen Erklärung aus Moskau hat es zuvor geheißen, es gebe kein sowjetisches U-Boot mit Problemen vor der norwegischen Küste. Die Lage in der von Unruhen erschütterten autonomen Region Abchasien am Schwarzen Meer ist nach Angaben eines örtlichen Parteifunktionärs völlig außer Kontrolle. Er teilte der Nachrichtenagentur Reuters heute telefonisch aus der Hauptstadt Suchumi mit, die zur Eindämmung der Auseinandersetzungen zwischen Georgiern und Abchasen ergriffenen Maßnahmen seien gescheitert. Leute bewaffneten sich. Es gäbe nicht genug Truppen und das nicht nur in Suchumi, sondern überall im Lande. Auch der sowjetische Innenminister Bakatin wurde heute in der Regierungszeitung Izvestia mit der Aussage zitiert, die Gewaltakte hätten auf die gesamte Region übergegriffen. Nach offiziellen Angaben hat sich die Zahl der Toten bei den Unruhen am Wochenende inzwischen auf 14 erhöht. Der Streik von mehr als 100.000 Bergleuten im westsibirischen Kohlerevier des Kusnezker Beckens dauert an und hat nach Angaben des sowjetischen Parteiorgans Pravda offenbar alle Städte der Region erfasst. Das Blatt nannte die Lage heute äußerst angespannt. Zugleich lobte die Zeitung die mustergültige Disziplin und Organisation der Streikenden. Sie hob auch die Zurückhaltung und Vernunft des Streikkomitees hervor. So gingen die Bergarbeiter nicht auf, wie das Blatt formulierte, Hetzforderungen ein, Betriebe anderer Branchen zum Streik aufzurufen. Am Mikrofon hüben Wolfgang Altenburg, Chef des Militärausschusses der NATO, drüben Juri Achromejew, heute Berater des Kreml in Militärfragen. Und um solche Fragen ging es in der Diskussion, deren Aufzeichnung Millionen Zuschauer werden sehen können. In Brüssel hat Hans-Jörg Krieger den Meinungsaustausch beobachtet, hier sein Bericht. Ja, und leicht ist dem deutschen General Altenburg nach eigenem Bekunden diese knapp einstündige Diskussion mit dem sowjetischen Marschall Achromejew über Satellit nicht gemacht worden. Zum einen, so sagt er im Anschluss an die Aufzeichnung vor der Presse, habe die Fragestellung nicht oder nicht ganz den Vorgaben des sowjetischen Fernsehens entsprochen. Und zum anderen sei er nicht auf die Verwendung von Kartenmaterial in dem Moskauer Studio vorbereitet worden. Es wurde von dem früheren sowjetischen Generalstabschef benutzt, um zu belegen, dass der Warschauer Pakt bzw. die Sowjetunion von der NATO bzw. von den USA eingekreist seien. Diese Demonstration war Bestandteil der Diskussion über das militärische Kräfteverhältnis. Dabei gingen, wen wundert's, die Meinungen auseinander. Während Altenburg von einem östlichen Übergewicht sprach, redete Achromejew von einem ungefähren Gleichgewicht. Der NATO-General empfand diesen Teil der Auseinandersetzung als schwierig, da nur anhand eines detaillierten Streitkräftevergleichs man den Tatsachen hätte näher kommen können. Aber eine Datendiskussion zu führen war in der knappen Zeit nicht möglich. Doch nicht nur in diesem Punkt hatte Altenburg einige Schwierigkeiten. Sein sowjetischer Widerpart versuchte ihn auch bei der unbestrittenen Überlegenheit der westlichen Seestreitkräfte festzulegen, über die, so Achromejew, natürlich auch verhandelt werden müsste, ebenso wie über Panzer und Flugzeuge, wie es zurzeit schon in Wien geschieht. General Altenburg behalf sich mit dem Argument, mit dem auch schon die NATO die Ausklammerung der Schiffe aus den Verhandlungen über eine Reduzierung der konventionellen Rüstung durchgesetzt hatte, dass durch die räumliche Trennung der westlichen Vormacht von ihren europäischen Verbündeten durch den Atlantik für die NATO eine andere geostrategische Lage gegeben sei als für den Warschauer Pakt. Ebenfalls nicht einfach für Altenburg die bohrende Frage Achromejews nach der Weigerung der NATO auf einen Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten. Der einzige Grund dafür sei, so die Antwort, die Überlegenheit der Gegenseite bei der konventionellen Rüstung. Der Einsatz von Nuklearwaffen würde nur für den Fall erwogen, dass mit anderen Mitteln eine Aggression nicht mehr zu stoppen sei. Im Übrigen wolle man keinen Atomkrieg, keinen Krieg überhaupt und nie sei die Verwendung von solchen Waffen geplant worden. Auch Marschall Akromejew bestritt für den Warschauer Pakt, je Aggressionen gegenüber der NATO im Sinn gehabt zu haben. Gegenfrage von General Altenburg, warum, wenn keine der beiden Seiten je Krieg gewollt habe, man dennoch hie wie da das Gefühl der Bedrohung gehabt habe. Eine Antwort lieferte Akromejew an anderer Stelle, zum Beispiel durch die Herbstmanöver der NATO, die nach sowjetischer Auffassung wirkten wie ein groß angelegter Aufmarsch gegen den Warschauer Pakt. Altenburg bestritt mit dem Hinweis, dass es sich um eine Vielzahl einzelner, voneinander getrennter Übungen handele, die, so gab er allerdings zu früheren Zeiten durch eine zu enge zeitliche Verknüpfung miteinander Missverständnisse hätten erzeugen können. Deshalb auch sein Vorschlag an die Adresse des Gorbatschow-Beraters Akromejew, beide Seiten sollten sich in Zukunft gegenseitig mehr erklären, auf mehr Verständnis füreinander hinwirken. Hier stieß er auf Zustimmung. Er will Akromejews Anregung, nicht nur bilaterale, sondern auch multilaterale militärische Kontakte, also zwischen den Bündnissen zu etablieren, in die NATO einbringen. Übereinstimmung gab es auch hinsichtlich des umgreifenden Wandels im Ost-West-Verhältnis und in der Einsicht, dass wirtschaftliche und politische Entwicklungen nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung der militärischen Bündnisse bleiben werden. Während Akromejew die Vision von deren Auflösung hat, beschränkte sich Altenburg auf die Feststellung, dass er keine Kristallkugel habe, wohl aber Hoffnungen auf ein Leben in Frieden. Hans-Jörg Krieger direkt aus Brüssel. Da weiten sich die Unruhen in der Schwarzmeerrepublik Abchasien aus. Tote und Verletzte werden gemeldet. Und in Sibirien geht der Streik der Bergarbeiter weiter. Der Kreml zeigt sich alarmiert. Aus Moskau Hermann Krause. Staats- und Parteichef Gorbatschow hat in einem bisher nicht näher bekannten Appell die Bergarbeiter in dem westsibirischen Kuzbass Kohlerevier zu einer Beendigung des Streiks aufgerufen. Dies teilte Ministerpräsident Nikolai Ryschkow vor dem obersten Sowjet mit. Gleichzeitig erklärte er, dass eine Delegation, angeführt von Politbüromitglied Sljunkov, zur Stunde unterwegs sei, um zwischen der Zentrale in Moskau und den Forderungen der Bergarbeiter zu vermitteln. Wie heute aus der Pravda zu erfahren war, sind die Verantwortlichen bereit, den Forderungen nach Autonomie der Zechen nachzugeben und die Zechen zu selbstständigen Staatsbetrieben aufzuwerten. Nur habe sich das wohl noch nicht unter den Kumpeln herumgesprochen, heißt es in der Pravda. Mit zu der Delegation gehört noch der Gewerkschaftsvorsitzende Schalejew sowie der für allgemeine Aufgaben zuständige Minister Voronin, der sich im obersten Sowjet als Krisenmanager präsentierte und unter anderem auch nach dem Unglück in Tschernobyl die Hilfsmaßnahmen mit koordinierte. Trotz alledem, der Streik gehe weiter, teilte ein Redakteur des staatlichen Rundfunks aus Kemerovo dem ARD-Büro in Moskau auf Anfrage mit. Weiter sagte er, die Bergleute glauben nicht den Versprechungen, schon vor 40 Jahren hat man ihnen Zusagen gemacht. Jetzt, wo im Lande so viele Veränderungen vor sich gehen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, wir hier im Kuzbass, wir spüren von alledem nichts. Das Kuznetsbecken betrachtet sich selbst als eine Kolonie, aus der man alles herauspumpt. Soviel ich weiß, werden die Bergleute, wenn sie denn irgendwann den Streik unterbrechen sollten, dies nur zeitweise tun und hinterher genau kontrollieren, ob sich etwas geändert hat. Wenn nicht, wird hier weiter gestreikt. Alle 10 Bergbaustädte sind hier im Ausstand, die Situation ist schlimm für das ganze Land. In einer Sendung des Moskauer Rundfunks berichtete heute der aus der Region stammende Abgeordnete Viktor Medikow, dass die sozialen Zustände dort unten unglaublich seien. Zitat, durch das ganze Land geht ein Schrei der Verzweiflung. Während im sowjetischen Fernsehen jetzt seit 3 Tagen keine Filme mehr von dem Streik gezeigt wurden, gesteht die Pravda den Streikenden ein großes Maß an Disziplin und Organisationsfähigkeit zu. Ministerpräsident Ryschkow allerdings wandte sich gegen jede Art von Gewaltmethoden. Einige Hüttenwerke ständen schon am Rande der Stilllegung, sodass sich die lokalen Streikkomitees bereit erklärten, Kohle zu liefern. Nach seinen Angaben befinden sich jetzt 110.000 Arbeiter im Ausstand. Auch unser nächster Beitrag aus Moskau. Dort hat heute die Jahrestagung des Zentralausschusses der Ökumenischen Rates der Kirchen begonnen, so der Titel der Veranstaltung. Die Delegierten haben sich zum ersten Mal in der sowjetischen Hauptstadt versammelt. Monika. Die Unruhe in den Völkerschaften nimmt zu, die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich und jetzt melden sich sogar die Bergarbeiter Sibirien mit Streiks und Forderungen zu Wort. Gorbatschow persönlich hat mit einem Appell versucht, den größten Arbeitskampf in der Geschichte der Sowjetunion beizulegen.

Deutsche Unternehmen werden in der Studie gelobt. Sie hätten ihre Umweltschutzinvestitionen kräftig erhöht. Während 1980 bundesdeutsche Firmen sich an den Ausgaben für Umweltschutz nur zu 16% beteiligten, wuchs der Anteil bis 1988 auf über 36%. Das heißt, jede dritte Mark, die hierzulande für die Umwelt ausgegeben wird, stammt aus den Schatullen der privaten Wirtschaft. Schlecht schneiden in der Untersuchung französische Firmen ab. Sie haben ihre Ausgaben für die Umwelt zurückgefahren. Ebenso die kanadischen, amerikanischen, italienischen und holländischen Unternehmer. In Zukunft, so das Institut der deutschen Wirtschaft, ist vor allem die Industrie gefordert. Viel Geld wird notwendig sein, um die Abfallberge abzutragen. Nicht neue Deponien oder Müllverbrennungen. Dies sind die ersten Bilder von Streikenden aus dem Donetsbecken. Ihre Forderungen sind ähnlich wie die der westsibirischen Bergarbeiter. Mit Protesten gegen die schlechte Versorgung begann es, dann schlossen sich Forderungen nach besserer Bezahlung der Nachtschichten an, schließlich nach Lohnerhöhung. Und nun geht es weiter. Sie wollen höhere Kohlepreise und bei der Festsetzung dieser Preise mitwirken. Sie wollen, dass die Gewinne aus dem Kohleabbau in ihren Städten angelegt werden, damit sie von ihrer Arbeit Vorteile haben. Sie fordern eine Bekämpfung der Luft- und Umweltverschmutzung, die sie und ihre Familien krank macht. Kernforderung aber ist das, was man bei uns Mitbestimmung nennt. Dahinter steht das tiefe Misstrauen gegen die zentralen Ministerien für Kohleabbau, die bisher allein entschieden haben. Mit dem zuständigen Minister weigern sich die Bergarbeiter überhaupt zu verhandeln. Deshalb ist heute eine hohe Kommission aus Moskau nach Westsibirien entsandt worden. Geführt von dem Politbüro-Mitglied Nikolai Slunkov gehören ihr ein stellvertretender Ministerpräsident und der Chef der sowjetischen Gewerkschaften an. In Kemerovo sprach Slunkov heute Abend zum ersten Mal zu den streikenden Arbeitern. Er zeigte Verständnis für viele ihrer sozialen und wirtschaftlichen Forderungen. Aber wie er eine Lösung finden kann, nachdem sich die Forderungen politisiert haben, das muss sich in den Gesprächen zeigen, die heute Abend im Streikgebiet begonnen haben. Weit über 100.000 Bergleute im Ausstand mittlerweile. Diese Zahl meldet auch das sowjetische Fernsehen. Die Welle droht überzuschwappen. Wie lange noch wird Moskau verhandlungsbereit sein? Eine Frage, die ich gleich weitergeben möchte an unseren Korrespondenten in der sowjetischen Hauptstadt, Gerd Ruge. Guten Abend, Herr Ruge. Guten Abend. Die Regierung zeigt ganz deutlich ihr Bemühen um eine friedliche Beendigung der Streiks. Wie lange aber noch können die Gesprächsbereiten im Kreml hier die Oberhand behalten? Nun haben die Gespräche ja gerade erst heute angefangen, genau genommen. Und man wird sehen, zu was sie führen können. Zunächst einmal muss man sagen, dass das natürlich eine ausgebrochene Prüfungsfrage für die Reformpolitik Gorbatschows ist. Kann er jetzt weitergehen? Kann er weitermachen? Kann er verhandeln und damit zu politischen Lösungen kommen? Oder wird man dann zu repressiven Maßnahmen greifen müssen? Das wird davon abhängen, auch wie hoch die Bergarbeiter ihre Forderungen schrauben. Die sind ja zum Teil schon ziemlich hochgeschraubt. Die Forderungen zielen zum einen klar auf eine Verbesserung ihrer schlechten Lebensbedingungen hin, also höhere Zulagen, mehr Urlaub und so weiter. Aber sie wollen ja auch energiepolitischen Wege Moskaus geändert wissen. Sie wollen, dass die Kohlehalden verschwinden. Kann Ihnen da der oberste Sowjet noch entgegenkommen? Entgegenkommen vielleicht, aber es ist natürlich ein außerordentlich schwieriges Problem, der Wunsch, die Kohlepreise selber festzusetzen, weil man sie für zu niedrig hält, verglichen mit der schweren Arbeit, die man investiert, der ist verständlich, aber ist wirtschaftspolitisch natürlich weder in der Sowjetunion noch anderswo leicht zu erfüllen. Hier wird es eine ganze Menge von Problemen geben, eben auch in der Frage der Mitbestimmung, auf die die Sowjetunion bisher in ihrer früheren Geschichte einfach nicht vorbereitet war. Da muss man neue Wege suchen und Gorbatschow muss versuchen, das in den nächsten 1 bis 2 Monaten zu schaffen. Wenn er jetzt nicht weitergehen kann, dann wird seine Reformpolitik scheitern. Die Massenstreiks in Sibirien, wie konnten sie so schnell auf andere Gebiete, also auf die Ukraine, überschwappen? Erfahren die Kumpels dank Glasnost nun alles aus der Presse oder funktionieren hier mehr interne Wege? Nein, das haben sie zum großen Teil auch aus der Presse erfahren. Über die internen Wege weiß man nichts. Dass es solche gab, wissen wir aus früheren nationalen Unruhen, etwa denen der Armenier, die ein solches Netzwerk in der Sowjetunion aufgebaut hatten. Hier haben sie sich als Meister aus der Presse, zum Teil aus der vorsichtigen, aber doch klaren Berichterstattung des Fernsehens erfahren. Und sie haben zum Teil zu wenig erfahren, als nämlich in Westsibirien man einem Teil der Bergarbeiter bereits in den Forderungen nachgegeben hatte, haben die anderen nicht verstanden, dass diese Zugeständnisse in Fragen Urlaubsregelungen, Altersversorgung und dergleichen mehr, dass diese Zugeständnisse auch für sie gelten würden. Das hat sicher die Streikbereitschaft noch angeheizt. Da funktioniert das System eben immer noch nicht richtig mit der Nachrichtenpolitik. Herr Ruge, nun ist der Streik der Bergleute ja nicht das einzige innenpolitische Problem Michail Gorbatschows im Moment. Erneut sind schwere Unruhen aus den Kaukasusrepubliken zu vermelden. Bisher haben die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Georgiern und Abchasen ein 14. Todesopfer gefordert. Die Abchasen wollen eine eigene Republik, nicht losgelöst von der Sowjetunion, aber von Georgien. Warum? Die Abchasen sind ein Teil, gehören zur Republik Georgien, haben eine gewisse Autonomie. In diesem autonomen Gebiet, in dem sie leben, das auf der Südseite des Kaukasus zum Schwarzen Meer hin nach Suchumi, wo viele Urlauber heute abhauen möchten und nicht richtig abhauen können. In diesem Teilgebiet, das die Abchasen haben, sind die Mehrheit der Bevölkerung bereits Georgier. Ich glaube, es ist etwa so, dass 80.000 Abchasen dort leben und 240.000 Georgier bereits. Also fühlen sich die Abchasen schon überfremdet und unterdrückt. Die Georgier wiederum haben furchtbar entsetzt und verbittert reagiert, als die Abchasen sagten, sie würden dann lieber Teil der russischen Republik werden, als der georgischen bleiben, weil die Georgier sie kolonialistisch unterdrückten. Das führte zu den großen Unruhen in Tbilisi vor einiger Zeit. Sie wissen, damals gab es eine große Schwierigkeit, als die Armee sehr scharf eingriff. Und das macht die Lage heute wieder schwer, denn die Armee soll nun versuchen, die Abchasen und die Georgier zu trennen, die in Abchasien aufeinander einschlagen und sich bewaffnen. Und die Armee ist auch verunsichert, weil sie nach ihrem Eingreifen in Tbilisi damals sehr scharf öffentlich kritisiert wurde. Da häufen sich also eine ganze Menge von Problemen. Das sind nationale Probleme im Kaukasus, die eigentlich nicht lösbar sind. Da gibt es 70 verschiedene Völker mit ganz verschiedenen unterschiedlichen Sprachen und Traditionen. Ich war vorige Woche gerade bei einem kleinen Bergvolk, den Karatschaien. Das ist genau auf der anderen Seite des Kaukasus, auf der Nordseite, gegenüber vom Abchasien. Die wiederum, auch Moslems, wollen mit den Russen nichts mehr zu tun haben. Sie gehören zur Russischen Republik, zu der die Abchasen jetzt gerne gehen mögen oder gehen möchten, weil sie die besser finden als die Georgier. Das sind also Spannungsprobleme zwischen den verschiedenen Völkerschaften, die man von Moskau aus gar nicht ohne weiteres lösen kann und die eben Teil einer verfehlten und künstlichen Nationalitätenpolitik gewesen sind. Herr Ruge, Sie haben es eben schon angeschnitten. Sie haben Michail Gorbatschow im Grunde noch 2 Monate für die Lösung seiner innenpolitischen Schwierigkeiten gegeben. Streiks, die anderen sozialen Spannungen, die nationalen